Good morning and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. Let's continue with these three things that Paul told us to do. Lasst uns mit den drei Dingen weitermachen, die Paulus uns aufgetragen hat. Yesterday, we said that the first thing he told us is to stand firm. Gestern sagte er uns als erstes, dass wir feststehen sollen. And we said we have to do a little homework to see where we're not standing firm anymore. Wir haben gesagt, dass wir ein paar Hausaufgaben machen müssen, um herauszufinden, wo wir nicht mehr feststehen. The next thing he's telling us is to be stable. Das nächste, was er uns sagt, ist, stabil zu sein. I understand to be firm and to be stable to be two different things. Ich verstehe, festzustehen und stabil zu sein als unterschiedliche Dinge. To stand firm means I hold on to the truth that I have learned. Festzustehen bedeutet, dass ich an der Wahrheit, die ich gelernt habe, festhalte. I don't let it go. Ich lasse sie nicht los. But a person that's unstable, aber eine Person, die instabil ist, it's more like this. Sieht eher so aus. Yes, I believe it. Nope, I don't believe it. Yes, I believe it. Nope, I don't believe it. Ja, ich glaube es. Nein, ich glaube es nicht. Ja, ich glaube es. Nein, ich glaube es nicht. A person that's emotionally unstable is up and down and up and down and up and down. Eine Person, die emotional instabil ist, ist mal oben, mal unten, mal oben und mal unten. And how I understand Paul, so wie ich Paulus verstehe, it's like he's telling us, well, make up your mind. You either stand stable or don't stand stable. Sagt er uns, entscheide dich. Entweder du bist stabil oder du bist nicht stabil. Be hot or be cold. Sei heiß oder sei kalt. And look at the very last statement he says here. Schau dir die letzte Aussage an, die er hier macht. Be firm, be stable and enduring. Seid fest, seid stabil und ausdauernd. How do we need this encouragement or this exhortation today more than ever before? Wie sehr brauchen wir diese Ermutigung oder diese Aufmunterung heute mehr denn je? Today there is a generation of people that are not enduring anymore. Heute gibt es eine Generation von Menschen, die nicht mehr ausdauernd sind. I was told, mir wurde gesagt, that if anybody wants to be successful on TikTok, dass jeder, der auf TikTok erfolgreich sein will, that needs to grab the attention of the people. I think it's the first 5 seconds or even 3 seconds. The first 3 seconds. Die Aufmerksamkeit der Leute auf sich, ich denke in den ersten 5 Sekunden oder sogar in den ersten 3 Sekunden ziehen muss. Die ersten 3 Sekunden. You know why? Weißt du warum? Because people can't endure anymore. Weil die Leute nicht länger durchhalten können. Something doesn't grab my attention immediately, I am not enduring and keep going. Wenn etwas nicht sofort meine Aufmerksamkeit erregt, bleibe ich nicht dran und gehe weiter. Relationships don't endure. Beziehungen halten nicht stand. We quit at the first problem. Wir geben beim ersten Problem auf. We go to the gym and then we don't endure. Wir gehen ins Fitnessstudio, aber wir halten nicht durch. We change the way we eat and then we don't endure. Wir ändern unsere Essgewohnheiten, aber wir halten nicht durch. And Paul is telling us to endure in this truth that we've just learned. Paulus fordert uns auf, in dieser Wahrheit, die wir gerade gelernt haben, auszuharren. You are a brand new creation, you're part of the last Adam. Remain and endure in this. Du bist eine brandneue Schöpfung, du bist Teil des letzten Adams. Bleib dabei und halte durch. I like how he challenges him now. Mir gefällt, wie Paulus sie jetzt herausfordert. Live your lives with an unshakable confidence. Lebt euer Leben mit einem unerschütterlichen Vertrauen. Is your confidence unshakable? Ist dein Vertrauen unerschütterlich? Our confidence needs to be so unshakable that no circumstance, no people, no doctrine, no devil can shake it. Unser Vertrauen muss so unerschütterlich sein, dass kein Umstand, kein Mensch, keine Lehre und kein Teufel es erschüttern kann. If you really think about it, wenn du wirklich darüber nachdenkst, it shouldn't be hard to have an unshakable confidence. Sollte es nicht schwer sein, ein unerschütterliches Vertrauen zu haben. You know why? Weißt du warum? Because our confidence is not in a system. Weil unser Vertrauen nicht in einem System liegt. Our confidence is not in religion. Unser Vertrauen liegt nicht in einer Religion. Our confidence is in a person that laid down its life for you. Unser Vertrauen liegt in einer Person, die ihr Leben für dich hingegeben hat. That person is proof that you are loved unconditionally and perfectly. Diese Person hat bewiesen, dass du bedingungslos und vollkommen geliebt bist. So how can we not be confident in that person? Wie können wir also kein Vertrauen in diese Person haben? Look, he says we need to live our lives with an unshakable confidence. Schau, er sagt, dass wir unser Leben mit einem unerschütterlichen Vertrauen leben müssen. I tell you, we need these words today. Wir brauchen diese Worte heute. We desperately, desperately, desperately need to hear them. Wir müssen sie unbedingt hören. Because it's going to get dark. Denn es wird dunkel werden. And in the darkness we need to have an unshakable confidence. Und in der Dunkelheit brauchen wir ein unerschütterliches Vertrauen. Then he finishes up. Dann sagt er abschließend: We know that we prosper and excel in every season by serving the Lord. Wir wissen, dass wir gedeihen und zu jeder Jahreszeit gut dastehen, wenn wir dem Herrn dienen. I love this. Ich liebe das. So basically Paul is saying, look, in serving the Lord, it doesn't matter what we go through, we will always excel and prosper. Im Grunde will Paulus damit sagen, wenn wir dem Herrn dienen, ist es egal, was wir durchmachen, wir werden immer gedeihen und Erfolg haben. In life we go through different seasons. Im Leben durchlaufen wir verschiedene Phasen. I think everybody understands it and everybody knows it. Ich denke, dass jeder das versteht und jeder es weiß. But the important thing is that Paul is making it clear. Aber das Wichtigste ist, dass Paulus klarstellt: By serving the Lord, you will never have seasons of desert and wilderness. Dass es im Dienst für den Herrn niemals Zeiten der Wüste und des Ödlandes gibt. No. Nein. You might have more difficult moments you walk through. Es mag mehr schwierige Momente geben, durch die du gehst. But look, he says this. Aber schau, er sagt Folgendes. We know that by serving him we prosper and excel in every season. Wir wissen, dass wir, wenn wir ihm dienen, zu jeder Zeit gedeihen und Erfolg haben. Whatever you go through, you will always prosper. Was auch immer du durchmachst, du wirst immer gedeihen. Always excel. Immer überragend sein. That's the promise of the Lord. Grab it and run with it. Das ist das Versprechen des Herrn. Ergreife es und laufe damit. Last statement. Letzte Aussage. Because we are sure that our union with the Lord makes our labor productive with fruit that endures. Denn wir haben die Gewissheit, dass unsere Vereinigung mit dem Herrn unsere Arbeit fruchtbar macht und Früchte hervorbringt, die Bestand haben. Paul's faith was not in his own eloquence. Paulus' Glaube lag nicht in seiner eigenen Beredsamkeit. Paul's faith was not in his ability to teach the Corinthians well. Paulus' Glaube lag nicht in seiner Fähigkeit, die Korinther gut zu lehren. Paul's faith was very simple in his union with the Lord. Paulus' Glaube lag ganz einfach in seiner Vereinigung mit dem Herrn. And he believed that because of this his fruit endures. Er glaubte, dass deshalb seine Frucht Bestand hat. Out of your union with the Lord. Aus deiner Vereinigung mit dem Herrn. You're supposed to have fruit that lasts for eternity. Sollst du Frucht bringen, die ewig hält. And not only a short time on this earth. Und nicht nur eine kurze Zeit auf dieser Erde. We conquered another chapter. Wir haben ein weiteres Kapitel geschafft. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.